bin Juden, doch ich bin der Hetzer. Und ich hetze für mein Leben gern. Ich hetze gegen all die Fremden, die hierher kommen von da und fern. Und so zieh ich mit auf die Wahl und Plakaten, und sie greifen und ihnen besuchen. Und ich hetze gegen all die Fremden, doch am liebsten hetze ich gegen. Und ich hetze gegen die Kanaken, die belagern unser schönes Land. Ich hab einen Rucksack voller Spinosen, da sprühe ich Hetzparolen an die Wand. Und so zieh ich mit auf Klima und Plakaten, mit den Kneipen und den Methoden. Und ich hetze gegen die Kanaken, denn am liebsten hetze ich gegen die. Mich und flüstert voll Entsetzen. Guck mal, da vorne kommt der Hetzer. Und der kann nicht verpetzen. Und so zieh ich mich auf jemand und Plakaten. Und sie greifen und ihr besuchen. Und ich hetze gegen all die